Telekom Fernsprecher Alexanderplatz, Höhe Alexanderhaus Nummer 2. Dieser Doppelfernsprecher steht direkt dem anderen Doppelfernsprecher gegenüber und zu seiner derzeitigen Ausrüstung gehören neben einigen Zigarettenkippen und zur U-Bahn eilenden Menschen eine Straßenlaterne, die vermutlich noch aus DDR-Zeiten stammen dürfte, sowie ein Plastik- bzw. Pappbecher mit der Aufschrift McFlurry, I'm loving it, von der Firma McDonald's. Ansonsten hier auf dem Alexanderplatz, außer einem bärtigen Fahrradfahrer, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.